Mitten in der Nacht lag er wach und lauschte auf Geräusche draußen. Polly rumorte unten herum. Die Haustür öffnete sich, ihre Füße zischelten durch das Gras, es hörte sich an wie der Tuttog-Mann. Polly telefonierte, 10 kleine Pieptöne. Er roch ihre Zigarette. Sie sprach müde, traurig, wehrlos. »Hi, ich bin's.« Pause. Dann, »Natürlich.« »Nein.« Wieder eine Pause. »Ich musste nur deine Stimme hören.« Pause. »Das weißt du ja, tu ich. Schlaf weiter.« »Ist er, ja, typisch.« Dann ein Piepen, wieder ihre Füße im Gras, die zurück ins Haus schuffelten. Eine andere Frau als beim Abendessen. Am Morgen sagte Polly nicht viel. Nur ein paar Einzelheiten über Phoebes Schule, ein Wort zu ihrer Arbeit mit Versicherungsklienten. Er machte Frühstück. Und sobald sie aufgegessen hatte, brach sie wieder nach Boston auf. Er fragte sich, ob er etwas hätte tun können, um sie zufriedenzustellen. Wahrscheinlich nicht. Der Sommer, merkte er, verabschiedete sich. In Maine fing der Herbst im August an. Das Nachmittagslicht fiel in einem anderen Winkel durch die Fichten und wärmte die geschrubbten Böden. Die Wolken wurden riesig, der Spindelstrauch röter. Plötzlich blühte der Hortensienbaum und die letzten Taglilien vertrockneten auf ihren Stängeln. Er mochte das, so anders als der Süden. Natürlich war das in jedem ihrer Sommer hier so gewesen. Die Brise hatte sich schon abgekühlt, ein Kälteschub stand bevor. Wann würde es hier Winter werden? War ihm alles nicht aufgefallen? Der Hausverwalter Fenderson kam zum Rasenmähen und stellte Plastikgeranien in die Fensterkästen. Er war groß, hager und faltig, mit dichtem weißem Haar und verwegenen Zähnen. Er hatte etwas unergründlich Betrügerisches an sich, genau wie die Hummerfischer, die Haushaltswarenverkäufer, die Bibliothekarin, alle vom selben Schrot und Korn. Er war Trainer gewesen, auf dem GI-Ticket nach Dartmouth gegangen und Stadtrat im Dorf. Sie unterhielten sich eine Weile im Garten. Dann ging Fenderson, ohne zu fragen, schnurstracks ins Haus, holte ein Zu-Verkaufen-Schild mit roten Buchstaben aus dem Keller und hämmerte es kommentarlos vor der Einfahrt in den Boden. Die Besitzerin, ließ er dann wissen, sei schon mehrfach verheiratet gewesen, das belächelte er, und manchmal, das müsse wohl mit ihrem unkonventionellen Leben zusammenhängen, verspüre sie das Bedürfnis zu verkaufen. Das war jedenfalls seine Sicht der Dinge. Wahrscheinlich hatte der Umstand, dass das Haus gerade vermietet war, dieses Bedürfnis etwas befeuert, aber nicht lange und das Schild würde wieder verschwinden. Hier, meinte Fenderson, als er in seinen alten Ford einstieg, müsse man sowieso alles abreißen und bei Null wieder anfangen. Ein winziger weißer Pudel nahm seinen Platz auf Fendersons Schoß ein. Dann sagte Fenderson aus irgendeinem Grund, dass seine Familie aus dem County Cavan eingewandert sei, aus Ballyhays. Schottisch-irisch, sagte er mit anzüglichem Grinsen, als sei etwas nicht ganz koscher. »Wenn die sterben, klammern sie sich an ihre ersten Pennies.« Fenderson wusste nicht mehr, dass er so was Ähnliches mal zu May gesagt hatte. Um den 18. regnete es 3 Tage lang, und als es aufhörte und schwül warm wurde, überlegte Boyce, ob die Tatsache, dass das Haus jetzt zum Verkauf stand, eine Art Mitteilung war, ein weiteres Indiz. Nach dem Preis hatte er nicht gefragt. Aber am Meer gab es nichts geschenkt. Falls man sich dafür entschied, das Haus nicht platt zu machen, würde es eine Menge brauchen. Böden, Trockenbau über den verrotteten Latten, einige neue Fenster. An Fundament musste was instand gesetzt werden. Alle Decken hatten braune Flecken in der Form von Kontinenten, wo Feuchtigkeit durchgekommen war. Das Dach musste weg. Beim Regen hatte es drinnen nach Katzen gerochen. Unten In einer Ecke des nur zur Hälfte befestigten Kellers unter alten zu verkaufen Schildern fand er einen uralten Werleofen neben einem löchrigen, nicht mehr an die Heizungsrohre angeschlossenen Ölbrenner, dazu eine noch teilweise gefüllte Kohlenkiste. Es gab staubige Fahrräder, eine Auswahl an verschimmeltem Gepäck, Telefone aller Generationen, zwei Kühlschränke ohne Türen, reichlich Spuren tierischer Aktivitäten, Schachteln mit Einmachgläsern, ölverschmiertes Werkzeug in einem Metallschränkchen, eine Kesselhaube, mehrere Ruder, Plastik-Weihnachtsbäume, einen Stapel zerschlissener amerikanischer Flaggen, die einst am Fahnenmast im Garten flatterten. Es gab auch einen Schrank mit Vorhängeschloss, dessen Schließband lose war, so dass die Schrauben heraushingen. Drin war eine alte 22er mit Kammerverschluss und ein Stapel Joan Baez Liederbücher. Das, dachte er in dem Dämmerlicht, kam alles weg. Das Haus hatte seine eigene Persönlichkeit gehabt, war aber nur der Familie einer oft verheirateten Frau zuzumuten, den Bernies, auch wenn es nicht reichte, damit sie es behielten. Im Unterschied zu seinem großen, säulenbestandenen Haus in der 6. Straße hatte sich die Bedeutung dieses kleinen Hauses erschöpft. Der Gedanke, sich darum zu kümmern, war nur ein Aufbäumen gewesen, die Verlagerung von etwas Unsagbarem. Mal hieß es was, mal nicht. Boyce rief die Parkers an, um sie zum Abendessen einzuladen. Der Tutog-Mann hatte einen zweiten Flatschenfisch auf der Eingangsstufe hinterlassen. Als er aufgewacht war, lag er da mit noch pulsierenden Kiemen. Parkers Frau war förmlich am Telefon, als wäre seine Ehe mit einer Selbstmörderin, die ihre widerwärtige, unchristliche Barbarei nebenan ausgeführt hatte, der Stempel einer Degradierung. Sie hatten noch ihre Familie da, bis nach Labor Day, sagte sie, und dann würde er vermutlich wieder zurückfahren, nach wo noch gleich, in einen der Staaten mit M? Boyce sagte, ohne es ernst zu meinen, dass er erwäge, das Bernie-Haus zu kaufen. »Oh ja, das sollten Sie auf jeden Fall tun«, sagte Patty Parker munter. Dann fragte sie ihn aus heiterem Himmel, wie es ihm denn gehe, als wäre er krank gewesen. Als der Krankenwagen kam, um May abzuholen, hatten der alte Emery und sie an ihrem Briefkasten gestanden und mit verkniffener Miene zugesehen. Kein tröstliches Wort für ihn. Nie. Typisch Neuengland. Warum sollte er mit denen zu Abend essen? May hatte sie als morbide bezeichnet. Hochmögende Anglikaner, noch schlimmer als Katholiken, weil sie keine Katholiken sind. Patty informierte ihn darüber, dass die Leute, die jetzt im Roten Haus waren, aus Maryland kamen. Außerdem waren es Schwarze. Drücken sich gepflegt aus, höflich. Ein komischer schottischer Name, MacDowell. Anscheinend fühlten sie sich ganz wohl, wenn man sie in Ruhe ließ. Tja, in endgültigem Ton, das ist alles schon seltsam, nicht wahr, Peter? Das Leben. Es geht einfach weiter. Selbst wenn einen die nächsten Freunde in den Tod begleiten, so wenig hilft's, oder? Das ist von Frost, den verehre ich. Sie auch? Ja, sagte Boyce, kannte das Gedicht aber nicht. Sie war damit beschäftigt, sich selbst zu rechtfertigen. Waren Sie nicht in Princeton? Ja, sagte Boyce. Abschlussjahrgang 72. Dachte ich doch, sagte sie. Sie glaubte offensichtlich, sie würde lächeln, aber sie irrte sich. Patty Parker war Englischlehrerin in Darien oder irgend so einem anderen betuchten Allerheiligsten gewesen, Studium in Storrs. Er brauchte nie wieder mit ihr zu reden. Sie schafften einen Abschiedsgruß. Am 20., dem zweiten Jahrestag von Mays Tod, ging Peter Boyce mit seinem Kaffee an den Strand runter. Er hatte vor, sich noch vor der Morgenflut tief in Mrs. Dalloway einzulesen. Falls man Clarissa Dalloway faszinierend finden sollte, ihm ging es nicht so. Kleinkariert und nicht besonders klug, allerdings auch nicht vollkommen uninteressant als Lesestoff. Er mochte den einst gut aussehenden Verehrer Peter Walsh lieber, keine Überraschung, obwohl der ein großer Narzisst zu sein schien. Über der Bucht, wo zuvor körniger Augustnebel gehangen hatte, zogen die Wolken weiter. Eine Brise war aufgekommen. Ein einhändiger Hummerfischer saß eine Viertelmeile draußen in seinem Ruderboot, seine Frau las Achtern in ihrem Buch und weiter draußen dann 14 Meilen lag Monaghan Island mit seinen westlichen Klippen weiß in der Sonne. Da waren sie einmal fröhlich hingefahren, mit Freunden aus Mississippi, den Clubs, die hin wie zurück seekrank wurden. Auf dem Rückweg fand Madeline Club auf der Innenseite ihres Oberschenkels eine Zecke und wollte sofort ins Krankenhaus. Sie waren nie wieder hingefahren. Künstlerkolonien auf Inseln, sagte May, das konnte nur Mist sein. Nunhegen nannte sie es. Boyce fand Inseln vor allem unpraktisch. Das Festland war fast immer besser. Er holte eine Toscano hervor und zündete sie an, sodass sich ihr Rauch mit dem Nebel vermischte, der noch am Strand hing, wo die Flut den Sand mit Vegetation und Holzstücken aus einem Sturm auf See überzogen hatte. Ihm fielen lauter kleine Merkwürdigkeiten ein. Nichts, was in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang verankert wäre. Boyce war davon überzeugt, wenn man an etwas dachte, musste man es keineswegs immer direkt tun. Er legte sein Buch auf einen Felsen. Der Kaffee war fast ausgetrunken. Irgendwie musste er den Jahrestag von Mays dunkler Stunde schon begehen. Der Trauer Worte verleihen und so weiter. Aber er hatte aus der Juristerei noch eine bleibende Lektion gelernt, nämlich, dass man nicht nach Antworten suchen sollte. Die Nadel befand sich niemals im Heuhaufen, sie war der Heuhaufen. Das hatte der alte Timmerman in Zivilrecht an die Tafel geschrieben. Man eliminiere alles, was etwas nicht ist, und schon entwirrt sich alles, wobei der Tod die allergrößte Wirrnis darstellt. Seinem Gefühl nach war er deshalb hier, um zu eliminieren, was May und ihr Tod nicht war. Polly wollte das nicht verstehen. Seine Gedanken trieben weiter voran. May war eine erbärmliche Hausfrau gewesen. Mit der Zeit hatte sie es zugelassen, immer dicker zu werden. Ihre Winterringe. Sie hatte bei Dichterlesungen und klassischen Konzerten immer gejohlt, was ihm immer peinlich gewesen war. Sie traute ihm, Anwalt Boyce, nie zu, dass er das Leben genug auskostete. Das bezog sie eindeutig auch auf sich selbst. Was er anders sah, hatte er schon immer. Seine Kanzlei war die Spitzenkanzlei, die gelehrte Kanzlei, alteingesessen. Sie waren nur zu fünf, damit der Apparat schlank blieb und jeder mit einem starken Fachgebiet, alle von guten Schulen. Jeder von ihnen hätte etwas Außergewöhnliches werden können, Altphilologe, Konzertmusiker, Kriegskorrespondent, berühmter Architekt und hatte sich für die Juristerei mit ihrer großen subversiven Anziehungskraft entschieden. Er selbst schrieb ab und zu bittersüße Short Stories im Cheever-Stil, die er nur wenigen zeigte. Er liebte New Orleans, da teilten sich die Geister. Für May, die nie richtig Anschluss fand, war es immer schwierig gewesen, ein einfaches irisches Mädchen unter den Strotzern, hatte sie gesagt. Es war auch immer schwierig gewesen, mit ihr verheiratet zu sein, aber sie hatten das Beste draus gemacht. Sie mit ihrem beseelten Klavierunterricht und dem weniger guten Großziehen einer Tochter und indem sie seine interessante, unberechenbare, ungewöhnliche irische Frau war. Insgesamt hatten sie sich ein Leben in Geborgenheit aufgebaut. Was gab es sonst? Aber warum dachte er jetzt daran? Etwas geschieht und scheint das ganze Leben zu verändern und dann raspelt sich alles zum erträglichen Maß zurecht, manchmal ein bisschen besser. Da konnte man auch gleich einfach alles tun, worauf man Bock hatte. Lief es darauf hinaus? Oder darauf, dass nichts wirklich von Bedeutung war? Das nahm er allerdings nicht hin, keine Sekunde. Vermögensmasse, Besitztum, Testamente, das bedeutete alles etwas. Hier lag der tiefe Kern des Gesetzes. Und doch, wer steuerte schon sein eigenes Gehirn? Dein Gehirn steuert dich. Das hätte er Polly sagen sollen. Es hätte sie entlastet. Das war die Bedeutung von normal. Vielleicht hatte er es sogar gesagt. Ein Stück den Strand runter, dort, wo die Felsen vorkrackten, nicht weit von der Stelle, wo oben das rote Haus stand, angelte jemand. Ein Mann und ein Junge im Mittelwasser. Der Mann, groß und in gelben Bermuda-Shorts, zeigte dem Jungen, wie man Köder auswarf, führte es ungeschickt vor. Dann ließ er den Jungen die Angel nehmen und der machte es wesentlich anmutiger und erfolgreicher. Die Angel flog im Bogen durch die dunstige Luft und ploppte ins Wasser. Der Mann trat einen Schritt zurück und beobachtete den Jungen beim Einholen und neuerlichen, ebenso geschickten Auswerfen der Angel. Eine üppige Frau mit einem großen weißen Hut saß hinter ihnen auf den Felsen, daneben ein kleines Mädchen, das voller Zustimmung hinzeigte und redete. Das war die schwarze Familie, die das rote Haus gemietet hatte und gern für sich war. Ziemlich vernünftig. Sie wussten sicher nichts davon, dass in demselben Bett, wo jetzt ihre Kinder schliefen, die Frau des Vormieters 100 Schmerztabletten geschluckt hatte. Das konnte ihnen Patty Parker immer noch bei ihrer Abreise erzählen, damit sie auch ja nicht wiederkamen. Er hätte sie besuchen können, rübergehen, einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Aber das wäre unfair gewesen. Die Geschichte musste zur Sprache kommen. Und dann dachte er eine Weile an seinen Dad, an ihre legendären Angelausflüge nach Michigan. Der alte Typ Geschäftsmann, massig, lachlustig, oft betrunken, halb verrückt an einem guten Tag, sagte seine Mutter, bevor sie sich von ihm scheiden ließ. Auf dem Osabelfluss in seiner uralten Hodgman-Wartjacke, seine maßangefertigte Paul Young-Angel und seinen Kescher mit Mahagonirahmen dabei, so pflegte sein Vater aus ihrem Kanu zu klettern, eine Fangleine um die Taille geknotet, und dann ließ er sich vom Kanustrom abwärts ziehen, schlitterte mit den Füßen über den sandigen Grund und angelte, angelte, angelte. »Ich komme bis ganz runter, wo die großen Fische sind«, rief er dann begeistert mit breitem Grinsen und schwang die Arme nach links und rechts. Wäre er in ein Loch getreten oder über einen Stein gestolpert oder sonst wie aus dem Tritt gekommen? Das wär's gewesen, vor den Augen seines eigenen Sohnes. Der kleine, zurückhaltende Peter Boyce hatte das, obwohl er allein im Kanu saß, aufregend gefunden, gelacht und seinem Vater zugewinkt, der immer so tat, als fiele er hinein und schrie, »Mann über Bord, rette sich, wer kann, zur Hölle mit Frauen und Kindern!« Selbst heute, 20 Jahre nachdem seine Eltern beide tot waren, träumte er noch davon. Sein Vater war dem Tod immer näher gekommen, Hals über Kopf. Was hatte er geschafft? Die gleiche Frage hätte man May stellen können und natürlich eine andere Antwort bekommen. Er hatte geangelt, aber für ihn war es mehr als Angeln gewesen. Er hatte irgendein großartiges Hochgefühl für sich entdeckt, aber das würde man nie herausfinden, auch wenn man nachfragte. Er hörte in unbestimmter Entfernung das Jaulen einer Sirene. Da brennt ein leeres Cottage, dachte er. Nicht seins. Er hatte nichts angelassen. Er hielt oberhalb vom Rosengestrüpp auf der Böschung Ausschau nach aufsteigenden Rauchschwaden, sah aber nichts. Die Sirene kam näher, wurde lauter. Es klang wie auf der Straße, dann passierte sie das Haus. Kurz darauf ein letztes Aufjaulen, dann brach sie ab. Boyce nahm seine Tasse und Mrs. Dalloway und erreichte das Haus, als der braun-weiße SUV des Sheriffs an der Einfahrt vorbeikam, unterwegs zu der Sackgasse, von wo sich ein Pfad zum Nudistenstrand von Nichols Cove hinunterwand, Nipple Cove im lokalen Volksmund. Nachts fanden dort Partys mit Musik statt, das hatte er schon vom Bett aus gehört. Er ließ die Tasse und das Buch auf der hinteren Eingangsstufe und ging hinüber, um zu sehen, wo der Sheriff war. Menschen und Autos ballten sich unten an dem Wendehammer, wo nachts die jungen Leute parkten und von wo sie nach Mitternacht wieder zurücktuckerten, am Haus vorbei. Überall lagen Kondome und plattgefahrene Kleenex-Klumpen herum. Ein netter, altmodischer Ort, hatte May angemerkt. Die jungen Leute machten sowas immer noch, wie in Irland. Er setzte sich in Bewegung. Unten stand ein Krankenwagen mit blinkenden Lichtern und offenen Hecktüren. Zwei Sanitäter brachten eine Trage vom Strand hoch, auf der eine blonde Frau, weißes Laken bis zum Kinn festgeschnallt, lag. Ein Deputy half mit. Zuerst hörte, dann plötzlich sah man über den Bäumen einen orange gestreiften Hubschrauber der Küstenwache. Neben dem Krankenwagen hatten sich Gaffer versammelt. Der krummbeinige Mann, der ihm den Tutok dagelassen hatte, stand da, jetzt in Alltagskleidung, Hand in Hand mit einer dünnen Frau mit Sonnenbrille, neben ihnen ein alter Schäferhund. Zwei kleine asiatische Jungen, Monks, hielten die Arme vor dem bloßen Oberkörper verschränkt und flüsterten. Andere Leute, Städter. Nebelfetzen hingen in den Weinranken, die die Straße vom Strand trennten. In der Luft hingen Zedern und Meeresdüfte. Ein schwaches Stinktieraroma schwebte auch mit. So liefen die Dinge, dachte Boyce im Näherkommen. Wenn man dazugehörte, machte man das so, drüber reden, hören, erinnern, an den Tag, als das und das am Strand passierte. Die beiden Sanitäter luden die blonde Frau in den Wagen. Sie waren beide massig und sahen nicht gesund aus. Ein Mann und eine Frau in schwarzen Shorts und weißen Hemden mit roten Aufnähern und Gürteln voller Ausrüstung. Die Frau auf der Trage hatte ein rundes, überraschtes Gesicht. Sie hatte die Augen offen und lächelte und redete. Auf dem Krankenwagen stand Belfast. Ein zweiter, älterer Deputy gestikulierte und sagte, »Okay, halten Sie Abstand, halten Sie Abstand«, obwohl gar keiner zu nahe kam. Die Sanitäterin stieg hinten zu der Frau in das beleuchtete Innere. Ihr Kollege setzte sich hinters Steuer. Der Deputy schloss die Türen und trat einen Schritt zurück. Sofort setzten sich die beiden Hmong-Jungen Richtung Strandpfad in Bewegung, als interessiere sie das alles nicht mehr. Sie hatten Angeln dabei. Der Krankenwagen ließ die Sirene einmal aufheulen, setzte rückwärts an den Rand des Gestrüpps, dann mit krachender Gangschaltung vorwärts und schließlich schaukelte er wieder Hügel an zur Court Cove Road, ohne Sirene, nur mit Blinklichtern. Die Sanitäter waren dieselben, die auch May abgeholt hatten, aus Belfast. Was für ein unheimlicher Zufall an diesem Jahrestag. Natürlich konnte es auch sein, dass er sich falsch erinnerte. »Na, erfreuen Sie sich an unserer Kleinstadtunterhaltung«, rief ihm der Tutorg-Mann zu. Der Deputy kletterte wieder in seinen SUV, der andere Deputy saß schon drinnen. Der Tutok-Mann schrie, als wäre Boyce schwerhörig. »Wenn die Monks sie nicht gesehen hätten, wäre sie mit der Flut nach Labrador geschwemmt worden. Suff, Drogen, was weiß ich?« Er sagte es singsangig. Ein paar hundert Meter weiter ließ der Krankenwagen einen wilden Jauler ab, als er auf den Highway einbog.